Ein weiterer Titel auf eurem Album ist Küss mich. Hier macht ihr eurem Bandnamen ja wieder mal alle Ehre, denn Fantasy interpretiert einen Song, in dem die Fantasie auch angeregt wird. Das ist sicherlich so gewollt und sagt ihr ganz bewusst, ihr macht das heute ein bisschen mutiger, also ihr könnt mutiger sein, als ihr das vielleicht früher zu Anfang eurer Karriere wart? Auf jeden Fall. Man hat sich ja im Laufe der Jahre entwickelt. Es gibt ja schon über 20 Jahre Fantasy und wie gesagt, das 10. Album. Man hat sich von Album zu Album weiterentwickelt. Man ist reifer geworden, man ist älter geworden. Und heute ist man halt in dem Alter, wo man sich auch mal ein bisschen äußern darf und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf und auch sich mal ein bisschen erlauben darf, ein bisschen intensiver Aussagen zu treffen. So wie auch unsere Songs. Die sind teilweise auch schon sehr gewagt, aber immer noch Fantasy und wir stehen voll dahinter.